Das Startkapital. Ein Hörspiel von Johann Bargum. Aus dem Schwedischen übersetzt von Verena Reichel. Regie Angeli Backhausen. Holst du bitte mal die Fox-Show dicht? Ja! Lass mal sehen! Diese Leine hier? Schot! Was? Das ist keine Leine! Das ist eine Schot! Aha! Da! Das da? Ja! Aber nicht in Luft! Wie bitte? In Lee! Ach so! Auf der anderen Seite heißt das! Ja, ja, natürlich! Und was hast du gesagt, soll ich damit machen? Die Schot dicht holen! So? Anziehen! Spannen! Klar, wird gemacht, Kapitän. Wie verdammt schlägt das Boot? Es kränkt. Was? Boote liegen nicht schräg. Sie kränken. Und das nicht zu knapp. Hoppla! Hey, hey, hey! Versuch jetzt die Schot zu erwischen. Du musst die Winch benutzen. Herrgott nochmal. Warte, bis ich... So, jetzt leg sie um die Winch. Zwei Schläge, andersrum um die Winch. Andersrum. Ja, jetzt drehst du die Winch. Feste Winchen. Okay, jetzt reicht's. Darf ich jetzt wieder hochkommen? Aber sicher. Hast du Angst? Ja, wir sind nicht gewöhnt. Ich muss gestehen, mir ist doch recht mulmig zumute, als wenn wir jeden Moment umkippen könnten. Segelboote kippen nicht um. Sie kentern. Ich bin nicht sicher, ob das die Sache angenehmer macht. Du kannst beruhigt sein. Eigentlich kann ein Segelboot überhaupt nicht kentern. Ach, wirklich? Ein Segelboot unterliegt zwei mechanischen Kräften, die miteinander konkurrieren. Entgegengesetzte Willen, könnte man sagen. Das eine ist der Wind, der ins Segel bläst und das Boot kränkt. Das andere ist der Kiel, der danach strebt, das Boot wieder aufzurichten. Der Wind ist offenbar der Stärkere, behaupte ich mal. Zunächst mal, ja. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und das liegt daran, je mehr das Boot kränkt, umso kleiner wird die Segelfläche, auf die der Wind trifft. Verstehst du? Ja. Streck mal die Hand in die Luft, senkrecht. Und dreh die Handfläche zum Wind. Ich benutze meine Hände lieber zum Festhalten, wenn du gestattest. Sieh mal her. Jetzt. So, jetzt trifft der Wind meine Handfläche mit voller Kraft, nicht wahr? Und jetzt dreh ich die Hand weg. Ich lasse die Handfläche sozusagen krängen. Und damit verringert sich die Fläche, auf die der Wind trifft. Kapiert? Die Kraft, die das Boot krängen will, wird immer schwächer, je mehr das Boot krängt. Andererseits verhält es sich mit der entgegengesetzten Kraft genau umgekehrt. Je mehr das Boot krängt, umso stärker wird die Kraft, die das Boot wieder aufrichten möchte. Also durch das Gewicht des Kiels. Kinderleicht, was? Basic Physics, mein lieber Watson. Und was lernen wir daraus? Erstens, du kannst verdammt dankbar dafür sein, dass wir krängen. Zweitens, eine Segeljacht kann nicht kentern. Was zu beweisen war. Sind wir mal da? Dauert nicht mehr lange. Eigentlich ein schönes Prinzip. Entgegengesetzte Kräfte, die einander eliminieren. Kann man auf alles Mögliche anwenden. Familie, Wirtschaft, Politik. Klar zur Wende. Von mir aus gern. Das bedeutet nicht umkehren, sondern über stark gehen. Aha. Klar zur Wende. Ja. ich denke schon. Das ist keine Frage, sondern ein Kommando. Du sollst dich auf eine Wende durch den Wind vorbereiten. Das heißt, die Fogshot im Lee loswerfen und auf der anderen Seite dicht holen, wenn das Boot durch den Wind gegangen ist. Durch was gegangen? Also wenn ich Hep sage, wirfst du die Fogshot los. Die da. Ja, und wenn ich Hop sage, holst du sie da in Lee. Dich. Ja. Da zur Wende. Aye, aye, Captain. Okay. Dich hoch, los! Los! Versuch jetzt diese Fogshot nicht zu holen! Andersrum um den Mensch! Andersrum! Also! Hast du dir wehgetan? Nein! Halb so schlimm! Ja! Ja, wie Fabian immer sagt, wenn du nach einer Schwerwetterkreuz keine blauen Flecken hast, dann bist du mit dem Motor gefahren. Haben wir einen Motor? Ja, allerdings haben wir einen Motor. Einen verdammt guten Motor. 25 PS Volvo. Aber wäre es doch nicht bequemer, wenn wir... Das ist kein Motorboot. Hey! Hey! Keine Angst! Ja, aber da kommt überall Wasser rein, da, über die Kante. Es ist nur ein bisschen rau hier zwischen den Holmen. Kannst du mal bitte das Radio holen? Wo? Er steht im Regal. Über der Backbordkoje. Willst du mit in diesem Chaos Radio hören? Nein. Nein, aber gleich kommt ein kurzer Wetterbericht. Aha, okay. Meine Güte, das ist ja, als würde man an den Wänden hochklettern, wenn man hier über den Boden geht. Wie bitte? Was hast du gesagt? Nein, nichts. Ach, bitte sehr. Stell's doch mal an. Nein, lieber nicht. Wie gesagt, ich ziehe es lieber vor, mich mit beiden Händen festzuhalten. Sieht ganz schön käsig aus. Wirst du nicht etwa seekrank? Ich hoffe nicht. Nun sind in Beirut ausgebrochen, seit die israelischen Sicherheitstruppen im Süden Liban. Seekrankheit ist eigentlich nur eine Form von Angst. Alle möglichen Beschwerden sind nur eine Form von Angst. Depressionen, Unentschlossenheit, Magengeschwüre. Meinst du wirklich? Versuch's leicht zu nehmen. Entspann dich. Verlass dich auf mich. Komisch. Was denn? Ich glaube, das waren genau die gleichen Worte, die ich damals zu dir gesagt habe, kurz bevor wir reingegangen sind. Du hast ja am ganzen Leib gezittert. Die große Flatter. Mann, Mann. Ich hab schon gedacht, du machst schlapp. Erinnerst du dich? Mhm. Aber ich hatte recht. Auch damals, nicht wahr? Jetzt muss gleich der Wetterbericht kommen. Sonniges, wolkenloses Wetter im ganzen Land. Wind auf Südwest drehend, nachts auffrischend. Warnung vor starken östlichen Winden im finnischen und im botnischen Meerbusen. Bis Windstärke 8. So, und jetzt genehmigen wir uns einen Hafenschnaps. Prost, willkommen auf Kai Holmen. Prost. Na, was meinst du? Gib zu, dass sie gut kreuzt. Du stellst die Frage an die falsche Person. Das ist das erste Mal, dass ich einen Fuß in ein Segelboot setze. Ach, wirklich? Ehrlich gesagt, ich hasse Schiffe jeder Art. Egal, ob Jollen oder Passagierschiffe. Sie erfüllen mich mit einem grundsätzlichen Argwohn. Ich traue ihnen ganz einfach nicht. Nicht einmal Passagierschiffen? Vor 3 Jahren habe ich mal das Schiff nach Stockholm genommen. Das war ein großer Fehler. Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugetan. In der Kabine konnte ich überhaupt nicht existieren. Die ganze Nacht bin ich auf dem Deck herumgewandert, habe in die Dunkelheit gestarrt und gedacht, jeden Moment wird es passieren. Was wird passieren? Ein Feuer an Bord, giftige Gase, die aus dem Maschinenraum ausströmen, eine Kollision. Das Schiff läuft auf Grund, Panik bricht aus, keiner erreicht rechtzeitig die Rettungsboote. Oder das Schiff beginnt zu sinken. Einfach so, ganz von selbst. Sonderbar. Und ich habe gedacht, ich kenne dich. Es ging nicht um Schiffe damals, als du mich gekannt hast. Prost, Bertie. Prost, Martin. Wenn ich das gewusst hätte. Mein Gott, wir hätten doch das Auto nehmen können und nach Hankow fahren oder sonst wohin. Warum zum Kuckuck? Warum hast du nichts davon gesagt? Vielleicht wollte ich meine Angst überwinden. Nimm den Teufel mit ins Boot, dann gewöhnst du dich an ihn. Es gibt einem vielleicht die Chance, gewisse Dinge zu überwinden. Du hast dich verändert, Bertil. Du bist nicht mehr der gleiche wie vor 10 Jahren. Ist irgendwas passiert? Eigentlich nicht. Nichts anderes als das, was vor 10 Jahren passiert ist. Prost. Prost. Oh, sieh mal, ein Motorboot. Typisch, heutzutage kann man nirgends mehr allein ankern. Sonderbare Farbe. Ist es schwarz? Sieht so aus. Du wirst sehen, gleich legt er genau neben uns an. Hier gibt es doch reichlich Platz. Woanders gibt es auch viel Platz. Tausende von Holmen. Na, jetzt nimmt er offenbar doch die andere Anlegebrücke. Genau. Sieh ihn dir an. Eine Trage muss man auslegen und wirft nicht Diskus damit. Ist er allein an Bord? Das kann man nie wissen. In solchen Motorbooten kann eine ganze Kompanie in der Kajüte vor Anker liegen, zwischen den Bierflaschen. Prost. Prost. Mag sein, dass ich mich selbst verändert habe, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich hab nur geschuftet. Immer nur geschuftet. Richtig entspannt fühle ich mich eigentlich nur an Bord meines Segelboots. Ich habe das Gefühl, als wäre das hier der einzige Platz auf Erden, wo ich an nichts anderes denken muss. Bist du deshalb so fanat ins Segeln? Warst du überrascht, als ich dich anrief? Wir waren uns doch einig, dass wir den Kontakt vollständig abbrechen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mich gefragt habe, ob das nötig war. Zum Beispiel, wenn ich mir ein neues Auto kaufen wollte. Ich habe dann deine Anzeigen in der Zeitung studiert. Verdammt, ich hatte schon einen Hörer in der Hand, aber ja, dann habe ich gedacht, wenn du nun mal drauf bestehst, na gut. Du hast es so gewollt. Ich? Wir müssen einander vergessen, damit wir diese Sache vergessen können. Das ist für uns lebensnotwendig. Das hab ich gesagt? Du hattest offenbar Erfolg damit. Aber ich glaube nicht, dass die Idee ursprünglich von mir kam, oder? Nein. Es war Franks Idee. Ist es dir gelungen, auch ihn zu vergessen? Armer Frank. Wollen wir auf Frank anstoßen? Weißt du, warum ich gerade gestern angerufen habe? Heute sind es auf den Tag genau 10 Jahre. Ich habe meinen Kalender aufgehoben. Heute vor genau 10 Jahren habe ich mir eine Notiz gemacht. Zuerst habe ich tatsächlich geschrieben, der Kuh, dämlich, was? Dann habe ich es mit Tinte durchgestrichen, immer wieder. Als stünde da der Name meiner heimlichen Geliebten. Und dann habe ich stattdessen geschrieben, Blumen nicht vergessen. Das war vor genau 10 Jahren. Und weißt du, was das bedeutet? Nun ja, heute ist es verjährt. Heute nimmt irgendein Polizist die Akten aus einem Ordner und legt sie in einem anderen Ordner ab. In irgendwelchen total vergessenen Akten, die irgendwo in einem Keller verstauben. Ist dir das klar, Bertil? Ja, ich habe mir gedacht, das ist ein Grund zum Anstoßen. Prost, Bertil. Prost. Und jetzt wollen wir die Sauna heizen, damit uns diese Typen aus dem Motorboot nicht zuvorkommen. Ich meine eigentlich nicht, dass man es vergisst. Aber man hört auf, daran zu denken. Man hat doch keine Zeit, verdammt. Weißt du, was es heißt, eine Werbeagentur zu starten? Hast du eine Ahnung, was für ein höllischer Konkurrenzkampf in dieser Branche herrscht? Ich verkaufe Autos, wie du weißt. Ja. Ja, das ist bestimmt auch kein Zuckerlecken. Ohne unser Startkapital hätten wir es nie geschafft, das musst du zugeben. Unser Startkapital. Und das von Frank. Tja. So ist es nun mal gelaufen. Leider. Leider? Wie bitte? Du hast ein viel größeres Stück vom Kuchen abgekriegt, weil Frank sich nicht mehr beteiligen konnte. Wir haben Franks Stück gerecht unter uns aufgeteilt. Du und ich. Ich weiß. Es wurde für jeden von uns doppelt so viel. Doppelt so viel? Wieso denn doppelt so viel? Frank stand die Hälfte zu. Die Hälfte? Schließlich war er es, der in der Bank gearbeitet hat. Ohne ihn wäre überhaupt nichts gelaufen. Ja, das stimmt aber. Außerdem ist er das größte Risiko eingegangen. Deswegen sollte er die Hälfte kriegen. So war es doch abgemacht. Naja, wenn du es sagst, wird es wohl so sein. Traurige Geschichte. Idiotisch. Erinnerst du dich, dass er einen Blumenladen aufmachen wollte? Das war sein großer Traum im Leben. Tja, so war er eben. Und kaum hat er sich das Startkapital beschafft, verunglückt er tödlich. Idiotisch. So sinnlos. Die unerträglichen Zufälle des Daseins. Nicht für uns. Was zum Teufel willst du damit sagen? Was hätten wir tun sollen? Sein Geld an die Heilsarmee schicken? Oder an seine Frau mit einem kleinen Begleitbrief? Hier bekommst du Franks Anteil an unserem gemeinsamen, geglückten Bankraub? Wie? Oder hast du einen besseren Vorschlag? Nein. Also. Ich bin sicher, wir haben es genau so gemacht, wie Franks gewollt hätte. Am Blumenladen. Und er hatte sich ausgemalt, dass die ganze Familie da mitarbeitet. Sie waren alle ganz verrückt auf Blumen, weißt du noch? Die ganze Wohnung war ein einziges großes Gewächshaus. Sie hatten kaum Platz darin. Es war ein Lastwagen, mit dem er zusammenstieß, oder? Es war ein Lastwagen. Warst du auf der Beerdigung? Nein. Ich auch nicht. Ich habe mich nicht getraut, hinzugehen. Du hast dich nicht getraut? Nein. Es ist verdammt lächerlich, aber es gab ja wirklich keinen Grund. Wovor hattest du Angst? Vor der Polizei? Bertil, ich muss dir etwas gestehen. In den Wochen direkt danach hatte ich grauenhafte Angst vor der Polizei. Es war die Hölle. Wenn es an der Tür klingelte, war ich auf 180. Jedes Mal, wenn ich ans Telefon ging und den Hörer abnahm, war ich darauf gefasst, die Stimme eines Fremden zu hören. Hier ist Oberwachtmeister Lindström. Guten Abend. Wenn ich mich in ein Café setzte, verwandelten sich alle Männer an den Nachbartischen in Kripo-Leute, die sich hinter ihren Zeitungen versteckten und die aufstanden und mir folgten, wenn ich ging. Es war furchtbar. Hätte ich gewusst, was für eine wahnsinnige Angst mir die Sache machen würde. Ja, ich hätte auf das Ganze verzichtet. Und bei Franks Beerdigung, ich war überzeugt, da wird es nur so wimmeln von Bullen in Zivil, die sich jeden Trauergast notierten. Moment, Mann. Was ist los? Hallo? Hallo? Nee. Ist abgehauen. Wer denn? Das muss der Typ mit dem Motorboot gewesen sein. Er wollte wohl auch in die Sauna. Komisch. Einen Augenblick habe ich gedacht, ich sehe am helllichten Tag Gespenster. Was für Gespenster? Ich fand, er war Frank ziemlich ähnlich. Ja, weißt du, ist ein merkwürdiges Gefühl, dich wiederzusehen. Als würde man in einem Tümpel herumstochern. Da kommt aller mögliche alter Krempel zum Vorschein. Aber eigentlich habe ich das alles vergessen. Immerhin habe ich einen Blumenstrauß geschickt zur Beerdigung. Allerdings ohne Karte. Damit keiner erfuhr, von wem er kam. Klingt ziemlich verrückt, wie. Ich habe es genauso gemacht wie du. Im Ernst? Im Ernst. Was für mutige Kerle. Richtige Profiräuber. Zwei anonyme Blumensträuße. Anemonen. Das fehlte gerade noch. Anemonen. Natürlich. Zwei Sträuße mit anonymen Anemonen. Franks Lieblingsblumen. Armer Frank. Ich hätte ihm seinen Blumenladen gegönnt, aber ich weiß nicht, ob ich je richtig aus ihm schlau geworden bin. Er war immer anders als du zum Beispiel. Und als du? Ja, ja. Er war anders als du und ich. Er war anders. Wollen wir mal baden gehen? Okay. Spielst du noch Poker? Nein. Ich auch nicht. Seit 10 Jahren habe ich noch nicht mal eine Spielkarte angefasst. Hatte keine Lust dazu. Es war irgendwie vorbei. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Weißt du noch, wie Frank es geschafft hat, mich zu bluffen, obwohl ich Full House hatte? Er war clever. Er war der Beste von uns. Okay. Wer zuletzt im Wasser ist, ist ein Feigling. Oh, spring ruhig rein. Hinter dem Steg ist das Wasser tief genug. Ich glaube, ich gehe lieber vom Strand aus rein. Wollen wir sehen, wer zuerst zur Boje schwimmt? Ich verzichte lieber. Feigling! Hier wird es doch nicht gleich richtig tief, oder? Was? So? Ich kann nicht schwimmen. Ich dachte, du wolltest nicht wahr sein. Doch. Du kannst nicht schwimmen? Du kannst nicht schwimmen! Hilfe! Er kann nicht schwimmen! Ich bin allergisch gegen Chlor. Wenn meine Mitschüler ins Hallenbad gingen, habe ich stattdessen einen Spaziergang gemacht. In den Sommerferien habe ich meistens gejoggt. Und ein Sommerhäuschen konnten wir uns ja nicht leisten. Reiß mir bitte mal den Pfeffer rüber. Da auf dem Board. Wo? Da drüben. Das Board. Bitte schön. Danke. Wissen deine Kinder, dass du nicht schwimmen kannst? Wohl kaum. Falls Dina es ihr nicht erzählt hat, was mich an sich nicht wundern würde. Wie meinst du das? Du weißt, wie es ist, wenn man sich trennt. Ihr habt euch getrennt? Wann denn? Vor einem Jahr. Es tut mir leid. Und Dina? Hat die Kinder? Ja. Oh ja. Wie sowas eben meistens endet. Ich wollte die Kinder nicht. Das hätte ich nie geschafft. So. Greif zu. Ich habe einen Bärenhunger. Seeluft. Machen wir. Du hättest es nicht geschafft, sagst du? Vielleicht willst du ja nicht drüber reden. Auf dein Wohl, Bertil. Prost. Scheidungen sind schwierig. Man braucht Zeit, um drüber wegzukommen. Viel mehr Zeit, als man annehmen sollte. Bist du denn wirklich drüber weg, Martin? Ich habe mich Gottlob nie scheiden lassen müssen. Ich spreche nicht von Scheidung. Mich hat es auch viel Zeit gekostet. Verdammt viel mehr Zeit, als ich gedacht hätte. Du hattest allen Grund, die Polizei zu fürchten, Morten. Und du? Du warst doch auch nicht übermäßig cool, nehme ich an. Der einzige von uns dreien, der sich vor der Polizei nicht zu fürchten brauchte, war wohl Frank. Der arme Kerl. Frank hatte mehr Angst, als du je gehabt hast. Woher weißt du das? Er hat sich bei mir gemeldet. Wann? Am Tag vor dem Unfall. Aus welchem Grund? Er musste mit mir reden. Worüber denn? Über die Tatsache, dass er gerade von einem zweistündigen Polizeiverhör kam. Polizeiverhör? Er hat abends angerufen. Um 7:15. Von einer Telefonzelle aus. Ich muss dich sofort treffen, hat er gesagt. Aber wir wollen uns doch nicht treffen, Frank, habe ich geantwortet. Das war doch so ausgemacht. Und daraufhin hat er eine ganze Weile nichts gesagt. Hat nur heftig geatmet, als wäre er gerannt. Und dann hat er gesagt, Rivoli. In genau einer halben Stunde. Und pass auf, wenn ich eine Zeitung lese, musst du dich an einen anderen Tisch setzen, ohne mich zu beachten. Du bestellst ein Bier, trinkst es aus und dann gehst du wieder. Und dann legte er den Hörer auf. Ja, verdammt nochmal, was hat er denn damit gemeint? Ich habe überhaupt nichts kapiert. Bloß, dass irgendwas total in die Binsen gegangen ist. Ich stand da mit dem Hörer in der Hand und starrte zum Fenster hinaus. In einer halben Stunde. Das war eine verdammt lange halbe Stunde, würde ich dir mal sagen. Er saß allein in einer Ecke des Lokals und sah aus wie ein Gespenst. Aschfahl im Gesicht. Eine Zeitung hat er nicht gelesen. Frank, habe ich zu ihm gesagt, was ist los mit dir, um Gottes Willen? Er ist zusammengezuckt, hat sich umgedreht und mich angesehen. Ein Moment schien es, als würde er mich überhaupt nicht erkennen. Setz dich, sagte er. Das tat ich. Dann saß er eine ganze Weile schweigend da. Sein Glas hat er mit beiden Händen festgehalten. Das sah so unbeholfen aus, fand ich, bis ich begriff, dass er es so machen musste, weil ihm die Hände zitterten. Das war wohl nicht sein erster Whisky. Bertil, hat er gesagt, was haben wir getan? Was haben wir getan? Er ging mir auf die Nerven. Irgendwann war es mir dann zu viel. Das weißt du genauso gut wie ich. Und was ist das für ein dummes Geschwätz mit der Zeitung? Bist du total übergeschnappt? Er hat dauernd nervös um sich geschaut. Ich wollte sicher sein, dass mich keiner beschattet, hat er gesagt. Beschattet? Wieso das denn um Himmels Willen? Genau, das habe ich auch gesagt. Wieso das um Himmels Willen? Weil ich den halben Nachmittag im Verhör war, sagte er. Bei der Polizei? Ja, das hat er behauptet. Ja, aber wie? Das ist doch unmöglich. Das hat er jedenfalls gesagt. Und so wie er sich aufführte, habe ich keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Vielleicht haben Sie ja einfach alle Angestellten verhört. Das habe ich auch vermutet. Aber er hat bloß den Kopf geschüttelt. Sie wüssten etwas, da sei er sicher. Sie hätten ihn mit Fragen gelöchert, was er am Abend zuvor gemacht habe. Da ihm nichts Besonderes einfiel, hat er gesagt, er sei in der Stadt herumspaziert. Dann hat er sich in einen Widerspruch nach dem anderen verwickelt. Dann hat er noch einen doppelten bestellt und ihn einen Zug runtergekippt. Wenn sie noch eine halbe Stunde weitergemacht hätten, sagte er, wäre er zusammengeklappt und hätte alles erzählt. Was kann denn da schiefgegangen sein, verdammt nochmal? Anscheinend hatte die Polizei einen Zeugen. Jemand, der Frank an diesem Abend in der Bank gesehen und erkannt hat. Wer hätte das denn sein sollen? weiß nicht. Eine Putzfrau vielleicht? An diesem Abend sollte doch überhaupt keine Putzfrauen in der Bank sein. Das hat Frank jedenfalls angenommen. Und ihn hat die Polizei verhört. Nicht uns. Und du? Was hast du gemacht? Tja, was sollte ich machen? Was sagt man? Dass die Polizei bloß blufft. Wenn sie wirklich irgendwelche Beweise hätten, würde er im Knast sitzen, statt sich hier volllaufen zu lassen. Es käme es darauf an, einen kühlen Kopf zu bewahren. Hm. Andernfalls würde er schließlich nicht nur sich selbst reinreiten. Hm. Was hat er darauf geantwortet? Nichts. Er hat überhaupt nicht zugehört. Er hat sich nur zusehends betrunken. Schließlich habe ich ihn praktisch in ein Taxi tragen müssen. Direkt vor seine eigene Wohnungstür hat er hingekotzt. Sein Sohn musste es aufwischen und sich um ihn kümmern. Schöne Bescherung. Wieso hast du mir das nie erzählt? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Aber ohne Erfolg. Und dann war es zu spät. Da habe ich gedacht, jetzt spielt es keine Rolle mehr. Zu spät? Am nächsten Tag war es zu spät, um Frank weiter ins Verhör zu nehmen. Ja. Mein Gott. Das wäre wohl fast ins Auge gegangen, Bertil. Kann man wohl sagen. Prost. Also... Prost. Bertil. Hast du dir schon mal Folgendes überlegt? Ja, ich weiß, klingt schrecklich, aber... Dieser Verkehrsunfall, der war für uns vielleicht... ein verdammtes Glück. Das war kein Unfall. Wie bitte? Es war kein Unfall. Natürlich war es das. Nein. Woher weißt du das? Er hat etwas gesagt. Immer wieder. Im Taxi. Im Aufzug. Als er vor seine Wohnungstür hingekotzt hat. Das war das Letzte, was ich ihn sagen hörte, bevor sein Sohn ihn reinschleppte. Wie ein Roboter. Als hätte er nur diesen einen Satz gelernt. Was denn? Was hat er denn gesagt? Es gibt nur einen Ausweg. Es gibt nur einen Ausweg? Ja. Allerdings habe ich nicht verstanden, was er damit meinte. Noch nicht. Erst als ich von dem Unfall erfuhr. Ach, du meinst also, er hat den Unfall selbst herbeigeführt? Davon bin ich überzeugt, ja. Was ist das? Sieh mal an. Er kann offenbar Trompete blasen. Das ist der Zapfenstreich. Man hört ihn heute nicht mehr oft in den Häfen. Hm. Und was bedeutet das? Dass es 9 Uhr ist und dass man die Clubfahne einholen muss. Sonderbare Melodie für einen Zapfenstreich. Bertil, erinnerst du dich, dass Frank dieses Lied oft gepfiffen hat? Seltsam. Zum Schluss eine Starkwindwarnung für Schiffsführer. In allen Seegebieten heute Nacht und morgen südöstlicher Wind bis Windstärke 9. Das war's für heute, liebe Hörer. Gute Nacht und schlafen Sie gut. Eine schöne Nacht. Der Wind hat sich gelegt. Als ich klein war, hatte ich Angst vor dem Mond. Ich dachte, wenn er Abend für Abend wächst, würde er tatsächlich immer näher kommen und schließlich mit der Erde zusammenstoßen. Und alle müssten sterben. Der da drüben scheint wach zu sein. Hör doch mal. das war ein Kreuzchen. Klingt eigentlich ziemlich unheimlich. Du kannst auch nicht schlafen? Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, auf dem Wasser zu schlafen. Was hat er denn jetzt vor? Will er mitten in der Nacht auslaufen? Kaum anzunehmen. Vermutlich lädt er den Akku auf. Bertil, ich bin froh, dass du mir von Frank erzählt hast. Ja, aber noch mehr freut mich, dass du es mir damals nicht erzählt hast, als es passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich das verkraftet hätte. Nein. Das ist nicht so leicht zu verkraften. Da hast du recht. Eigentlich haben wir es ihm zu verdanken, dass wir jetzt hier sitzen. Und er hat es uns zu verdanken, dass er im Grab liegt. Jetzt übertreibst du wohl doch ein wenig. Aha. Jetzt ist er offenbar fertig mit Aufladen. Eigentlich eine Unsitte, das im Hafen zu erledigen. Mach das Licht in der Kajüte aus, Kerl, dann musst du den Akku nicht aufladen. Sieh mal, jetzt hat er es tatsächlich gemacht. Er hat das Licht gelöscht. Was hat er mich gehört? Ich möchte wissen, was aus seiner Frau und seinem Sohn geworden ist. Ja, der Sohn müsste ja jetzt wohl schon erwachsen sein. Meinst du, man könnte irgendwas für sie tun? Ich meine, schließlich hat er seinen Entschluss auf eigene Faust gefasst. In diesem Punkt haben wir ein reines Gewissen. Aber irgendwie fühlt man sich doch in seiner Schuld. Schuldig also? Das habe ich nicht gesagt. Darf ich dich etwas fragen? Wie bist du selber damit fertig geworden? Genau wie du. Ich habe alles vergessen. Ich habe es in eine Kammer gesteckt und die Tür zugemacht. Weg damit. Es hat fabelhaft funktioniert. Die Fähigkeit zu vergessen ist eine einzigartige Eigenschaft des Menschen. Mindestens genauso einzigartig wie die Fähigkeit, sich zu erinnern. Habe ich gedacht. Hast du gedacht? Weißt du, die Tür zu dieser Kammer ist in Gefahr nachzugeben. Das Holz wird morsch. Die Angeln rosten. Das Vorhängeschloss fällt herunter. Langsam öffnet sich die Tür. Zentimeter für Zentimeter. Und das, was da drin ist, kommt nach und nach zum Vorschein. Ich habe es genauso gemacht wie du. Allerdings in der falschen Reihenfolge. Ich habe mit dem Vergessen angefangen. Erst viel später habe ich angefangen, mich zu erinnern. Zuerst waren es nur Lappalien. Ich kaufe ein Päckchen Zigaretten und lege einen 500er auf den Ladentisch. In der Annahme, es wäre ein 50er. Ich verliere meine Kreditkarte. Ich gehe nicht mehr ins Kino, weil offenbar alle Filme von irgendwelchen kriminellen Machenschaften handeln. Wenn ich überhaupt schlafen kann, träume ich, dass die Polizei mit einer ganzen Karawane von ausgedienten Wagen für den Gefangenentransport ankommt, die ich für sie verkaufen soll. Eines Nachmittags wäre ich um ein Haar mit einem Fernlaster zusammengekracht. Um Gottes Willen. Ich mache Franks Grab ausfindig. Ich lege dort Blumen nieder. Anemonen. Und eines schönen Tages stehe ich mitten in der Verkaufshalle und betrachte alle Gebrauchtwagen und ertappe mich selbst bei dem Gedanken, eigentlich gehören die mir doch gar nicht. Dann wird mein Sohn beim Klauen erwischt. Nur eine Kleinigkeit. Ist ja schließlich nicht die Welt. Jeder macht das irgendwann mal. Aber natürlich müsste man ein ernstes Wort mit ihm reden. Und ich kriege kein einziges Wort über die Lippen. Ich kann mich nicht überwinden, auch nur das Geringste zu sagen. Aber hör doch mal, du hast dich doch erst kürzlich scheiden lassen. Ich meine... Meine Scheidung hat damit nichts zu tun. Das ist nicht der Grund. Eher im Gegenteil. Und dann, eines Vormittags, rufe ich die Polizei an. Was sagst du da? Ich stelle mich vor als Direktor Blomqvist. Ich habe herausgefunden, dass es in Franks Filiale einen Mann mit diesem Namen gibt. Ich frage, ob Sie neue Erkenntnisse über den Bankraub haben. Nein, haben Sie nicht. Das liegt schon fast 10 Jahre zurück. Sie wissen kaum, wovon ich rede. Dann schweige ich eine ganze Weile, bevor ich den Hörer auflege. Das klingt ja schrecklich. Verdammt, Bertil, dir ist es schlechter ergangen als mir. Für dich muss es ja eine noch größere Erleichterung sein, dass es endlich verjährt ist. Es ist nicht verjährt. Freilich ist es das. Heute nicht. Morgen. Was soll das heißen? Schließlich habe ich eine Notiz in meinem Kalender gemacht. Wir haben es um einen Tag verschoben. Frank war verhindert. Verhindert? Eine Personalversammlung. Ja. Ja, jetzt wo du es sagst. Das hättest du auch vergessen. Das Vergessen ist eine sonderbare Eigenschaft. Da scheinst du recht zu haben. Oder? Nicht wahr, Bertil? Was haben wir nur getan? Was haben wir nur getan? So klingt es in meinen Ohren. Tag und Nacht. Ich halte es nicht mehr aus. Bertil. Du hast doch nicht etwa vor... Bertil, hör zu. Ich weiß, wovon du redest. Ich weiß, wie einem zumute ist, wenn einem das Gewissen plagt. Diese Sache mit Frank war mir zwar neu und das macht die Dinge ja auch nicht gerade leichter, aber wir können nichts daran ändern. Hm? Nicht das Geringste. Hm? Kapierst du das nicht? Okay. Ich gebe zu... Vielleicht hätten wir besser die Finger davon gelassen. Vielleicht hätten wir damit rechnen sollen, dass das Risiko immer größer ist, als man denkt. Ich muss sogar zugeben, wir hätten es überhaupt lassen sollen, abgesehen vom Risiko. Wir hätten es nicht tun sollen, weil es falsch war. Basta. Unrecht. Wir hätten damit rechnen müssen, dass auch solche Bedenken eine größere Rolle spielen, als man annimmt. Aber jetzt ist es zu spät. Zu spät, um früh aufzustehen. Kapierst du? Es ist... zu spät. Aber überleg doch mal, verdammt. Wem ist denn damit gedient, wenn du dich selbst anzeigst? Wen macht das glücklicher? Deine Kinder, die plötzlich einen Bankräuber zum Vater haben? Oder meine Kinder oder den Sohn von Frank? Nicht genug damit, dass sein Vater ein Verbrecher war. Er hat sich auch noch umgebracht und die Familie ihrem Schicksal überlassen. Was meinst du, wie man sich fühlt, wenn einem so eine Nachricht vor den Latz geknallt wird? Bertil! Zum Donnerwetter begreifst du überhaupt, worauf du dich da einlässt? Es gibt eine Katastrophe, das gibt... Für eine Menge unschuldiger Menschen würde es die Zerstörung ihrer Existenz bedeuten. Für unsere Familien, für unsere Firmen, unsere Angestellten. Wie zum Teufel meinst du, soll das alles eine läppische Million aufwiegen, die eine Bank vor 10 Jahren verloren und längst vergessen hat? Kapier doch, das ist der schiere Wahnsinn. Bertil! Sag doch was, Mensch! Antworte mir zum Teufel! Du verdammtes Schwein. Denk bloß nicht, dass du damit durchkommst. Wir sind noch nicht zurück in der Stadt. Und vor übermorgen kommen wir da auch nicht hin. Genau, wir bleiben den ganzen Tag hier liegen, jawohl. Was sagst du nun? Damit hast du nicht gerechnet, du jämmerlicher Waschlappen. Wir bleiben den ganzen Tag hier an diesem Steg liegen. Das ist mein Boot, hier bestimme ich. Es wird verjähren und wenn ich sperre dich in der Kajüte ein. Also kommst du auch nicht mit dem Motorboot weg, falls du darauf spekuliert hast. Na los! Runter mit dir in die Kajüte! Los! Los! Ich bin stärker, als du das weißt. Du kommst vorwärts! Verdammt, Bertil, du weißt doch, dass... Los, runter jetzt da! Was ist... Du bist so komisch! Was ist in dich gefahren? Hast du im Ernst geglaubt, ich hätte vor, mich selbst anzuzeigen? Ja, ich... Hast du das denn nicht vor? Du denkst doch wohl nicht richtig! Zur Hölle mit dir. Ich will jetzt einen Cognac holen. Recht und Unrecht. Ich höre wohl nicht richtig. Aber ich dachte, du... Quatsch. Ich bin doch kein Idiot, oder? Sowas kommt nur in Romanen vor. Ja, aber du hast den Eindruck gemacht, als ob dein Gewissen oder... Gewissen? Was ist das? Du sagtest nicht. Weißt du, mir war oft ziemlich beschissen zumute. Wo hast du denn in den letzten Jahren gelebt, mein Guter? Jedenfalls nicht in der Nähe der Börse. Schlechtes Gewissen. Wer zum Teufel glaubst du, leistet sich einen solchen Luxus? Wenn schlechtes Gewissen ein Luxus ist, dann müsste ich mittlerweile ganz schön reich sein. Schlechtes Gewissen? Weshalb denn? Wegen einer halben Million? Banken hast du wohl auch lange nicht mehr aus der Nähe gesehen. Eine halbe Million? Das ist doch ein Furz. Prost, Bertil. Prost, Morten. Trink mir auf das Startkapital. Und auf dein schlechtes Gewissen. Ja, ja. Ich bin wirklich ins Spitzen geraten. Und deine verlorenen Kreditkarten. Und der Anruf bei der Polizei. Hast du das alles erfunden? Yes. Und wozu das Ganze? Ein bisschen Spaß will ich schließlich auch haben in diesem schwimmenden Sarg. Scheißkerl. Außerdem finde ich, du hast es dir reichlich leicht gemacht. Verdammter Scheißkerl. Eigentlich müsste man dir böse sein. Ob das wirklich vernünftig ist, was wir machen? Was denn? Es stürmt doch ganz fürchterlich. Keine Angst. Wir haben ja nur die Fock gesetzt. Wir haben Wind von Achtern. Hol mal die Schotdicht. Das Startkapital. Ein Hörspiel von Johann Bargum. Aus dem Schwedischen übersetzt von Verena Reichel. Es sprachen Morten, Ulrich Nöten, Bertil, Till Topf. Ton und Technik Jonas Bergler und Sven Schmeier. Regieassistenz Rolf Meyer. Regie Angeli Backhausen. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks.